Herr Ischinger, hat diese Doppelstrategie in Afghanistan Chancen auf Erfolg? Zunächst einmal ist eines wichtig, nämlich, dass wir erkennen, dass man politische Probleme, und um solche geht es in Afghanistan, nur mit einer politischen Strategie anpacken kann, dass man politische Probleme also jedenfalls nicht ausschließlich mit militärischen Mitteln lösen kann. Das ist eine Erkenntnis, die banal klingt, die von verschiedenen Seiten, gerade auf der europäischen Seite, immer wieder erhoben wurde, von der man bisher nicht den Eindruck hatte, dass sie in Washington verfängt. Jetzt verfängt sie. Ich finde, es ist richtig, es ist zwangsläufig richtig, dass man den Versuch macht, unter amerikanischer Führung mit einer politischen Gesamtstrategie an das Afghanistan-Problem heranzugehen. Also ich begrüße diesen Schritt. Nun wird ja von Kritikern gesagt, es sei gar nicht so einfach, gemäßigte Taliban auszumachen, weil diese sofort unter den islamistischen Extremisten im Grunde ausgegrenzt und eventuell sogar liquidiert würden. Mit anderen Worten, gemäßigte gibt es eigentlich gar nicht. Also jedenfalls darf man sich das nicht so vorstellen, als ob es sozusagen hier eine Partei der radikalen Taliban und eine erkennbare, definierbare Partei der weniger radikalen Taliban gäbe. In der Tat ist das in Afghanistan wahrscheinlich alles noch viel schwieriger und komplexer als etwa im Irak, wo es ja nun auch nicht leicht war, weil die Stammesstrukturen und die ethnischen Unterschiede in Afghanistan noch viel komplexer sind. Trotzdem, ich denke, der Versuch, das Problem Afghanistan nicht nur zentral über die Zentralregierung, deren Einfluss draußen im Lande ohnehin nie groß war, anzupacken, sondern den Versuch zu unternehmen, in ein Gespräch mit lokalen Führern und Verantwortlichen zu kommen, der kann nicht falsch sein. Ob es dann funktioniert, wird man ja sehen. Aber der Ansatz vom Prinzip her, hier ein politisches Gespräch zu eröffnen und nach Gesprächspartnern zu suchen, von denen viele Sachkenner, gerade auch General Petraeus, den ich persönlich gut kenne und sehr schätze, von denen man weiß, dass es sie gibt, das ist, glaube ich, also ein richtiger Grundansatz. Und er entspricht im Übrigen auch Vorstellungen, die seit geraumer Zeit von deutscher Seite immer wieder in der Afghanistan-Debatte in den Raum gestellt worden sind. Also noch einmal ein richtiger Schritt. Und hoffentlich entwickelt sich daraus eine umfassende, von allen Mitgliedstaaten des Bündnisses, die Soldaten in Afghanistan haben, mitgetragene Gesamtstrategie. Steht mit der Entscheidung, auch mit den Taliban, also mit gemäßigten Taliban zu reden, auch die Erkenntnis, dass die Regierung Karzai trotz der langjährigen Unterstützung nun aus dem westlichen Ausland mit dem Rücken zur Wand steht und es möglicherweise sein könnte, dass die Taliban im August die Präsidentschaftswahlen in Afghanistan gewinnen? Also ich weiß nicht, ob die Chance besteht, dass ein Taliban-Führer die Wahlen gewinnt. Aber eins ist, glaube ich, schon richtig. Es setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, dass man diesen Konflikt in Afghanistan jedenfalls nicht im klassischen Sinne militärisch gewinnen kann. Dass es wohl auch nicht darum gehen kann, falls jemand das gedacht haben sollte, in Afghanistan so etwas wie eine westliche parlamentarische Demokratie zu etablieren, sondern dass wir unsere politischen Ziele etwas bescheidener formulieren können. Ich persönlich habe immer meine Meinung, die Auffassung vertreten, dass unser Ziel sein sollte, einen Beitrag zu leisten dazu, dass Afghanistan nicht erneut sozusagen der Flugzeugträger für Al-Qaida, für Terroristen wird. Das ist ein sehr viel bescheideneres Ziel natürlich, als das Ziel, in Afghanistan zu einer Veränderung der Gesellschaft Formen der Rechtssicherheit, gar zu Wahlen und zu demokratischen Regierungsformen zu kommen. Nun ist ja wohl auch eine Umfrage gemacht worden unter Angehörigen der Geheimdienste der CIA, vor allen Dingen, die gesagt haben, die Lage in Afghanistan ist grundlegend anders als die im Irak. Und gerade in Afghanistan gibt es viel zu viele lokale Stämme und Gruppierungen mit einem historisch bedingten absoluten Hang zur Unabhängigkeit von jeglicher Staatsmacht, wie das ausgedrückt wurde. Ist also da im Grunde etwas wie eine demokratische Gesellschaft gar nicht zu installieren? Also Ich würde es etwas anders formulieren. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, dass diese zersplitterten Stämme und regionalen Unterschiede in Afghanistan es für jede Zentralregierung in Kabul schwer machen, zentrale Macht auszuüben. Das ist ein roter Faden, der sich durch die Geschichte dieses Landes zieht. Die Konsequenz für uns als westliche Strategen muss doch sein, dass wir dann unsere Zusammenarbeit mit der Zentralregierung in Kabul versuchen zu ergänzen durch eine Zusammenarbeit dort, wo dies möglich ist, mit Verantwortlichen, mit Führern in den Städten des Landes, in den einzelnen Provinzen. Wobei wir uns natürlich darüber im Klaren sein müssen, dass das im Süden, dort, wo das Land von Paschtunen regiert wird, anders aussehen muss als in anderen Teilen des Landes, wo völlig andere ethnische Gruppen leben. Also ein Eingehen auf die lokalen und regionalen Unterschiede. Das ist, glaube ich, richtig und im Ansatz wird das ja auch schon gemacht. Schauen Sie mal, der Ansatz, den die Bundeswehr seit Jahren betreibt, nämlich etwa in Kunduz oder in Mazar el-Sharif, sozusagen regional klar definiert, einen Beitrag zum Wiederaufbau zu führen, das ist eigentlich ein Teilelement genau der Strategie, die der amerikanische Präsident jetzt ins Spiel bringt. Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, diese Überlegungen, die seit zwei Tagen durch die Wochenendrede des Präsidenten bekannt worden sind, das ist ja noch nicht die Verkündung einer Strategie. Der amerikanische Präsident hat seine Berater und die militärische Führung aufgefordert, ihm bis Ende März strategische Vorschläge vorzulegen. Das wird, wie das in Washington üblich ist, in einer geordneten Weise passieren und dann wird man in Washington darüber zu beraten haben. Was wir jetzt gehört haben, sind Erwägungen und ist das in Aussicht stellen einer solchen überprüften und erweiterten politischen Gesamtstrategie.